Die funktionelle Wissenschaftler und Techniker im Bereich Rüstungswissenschaft, die zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fasong 14 beitrugen, verbringen in Pyongyang schöne Tage. Sie besichtigten das Koreanische Revolutionsmuseum, das Naturkundemuseum und den zentralen Zoologischen Garten und verbrachten im Kulturpark des Volkes Rungna, dem Delfinarium Rungna und dem Wasserpark Munsu fröhliche Stunden.